Ja, dann los. Okay. Guten Tag, bitte nehmen Sie Platz. Mein Name ist Dr. Daria Salam. Ich bin heute die diensthabende Ärztin für Sie heute und möchte mit Ihnen das Anamnesegespräch durchführen. Wenn Sie Fragen haben oder wenn Sie etwas nicht verstehen, können Sie mir das Bescheid sagen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, Hauptsache jemand guckt nach mir, ja, klar. Okay. Jetzt muss ich die persönlichen Daten aufnehmen. Wie heißen Sie denn? Ich heiße Manfred Simon. Manfred Simon. Können Sie bitte den Namen und den Nachnamen langsam buchstabieren? Ja, der Vorname MANFRED. Manfred, ein Männername. Und Simon, Simon. Okay, danke schön. Wie alt sind Sie und wann sind Sie geboren, Herr Ich bin Simon? 76 und geboren am 25.09.49. 49, okay. Wie groß sind Sie und wie viel wiegen Sie, Herr Simon? Ich bin 1,78 und wiege jetzt so noch 89 Kilo. 89 Kilo. Wer ist Ihr Hausarzt? Dr. Frisch. Dr. Frisch. Wie ist Ihre Adresse kürzlich? Wo wohnen Sie? Ja, brauchen wir jetzt nicht. Okay. Ja. Was führt Sie zu uns, Herr Simon? Ja, also wissen Sie, ich habe eigentlich schon jahrelang immer so einen chronischen Husten. Wobei, ja, das ist natürlich kein Wunder. Ich habe auch jahrelang immer geraucht und aber das hat sich jetzt eigentlich ja schon so ein bisschen verschlechtert und macht mir so ein bisschen Angst. Und zwar, ja, einmal kommt damit einmal beim Husten so blutiger Schleim mit raus. Das gefällt mir irgendwie gar nicht. Und ich fühle mich auch mit einmal total schlapp. Ich komme also ganz schlecht noch die Treppe hoch. Dann habe ich das Gefühl, mein Herz klopft mir also bis zu den Ohren, ja. Und ich bin total müde und habe morgens so das Gefühl, oh, ich komme gar nicht aus dem Bett. Und ich meine, klar, ich bin jetzt nicht mehr jung, aber so, dass ich mich so schlecht und schlapp fühle, das kenne ich eigentlich nicht. Okay, Sie haben normalerweise chronischen Husten, aber jetzt ein blutiger Schleim haben Sie auch bemerkt. Ja, und Seit es tut haben auch Sie weh. Es tut auch weh, so beim beim Husten. Husten. Seit wann haben sich die Beschwerden verschlechtert? Ja, vielleicht so seit 2, 3 Monaten oder so. Seit 2, 3 Monaten haben sie sich verschlechtert. Und mit Auswurf haben sie den Husten, oder? Ja, wenn da so Schleim rauskommt und das ist mir jetzt halt dann verstärkt aufgefallen, dass da immer mal so blutiges Zeug dabei ist und das kann ja nicht gut sein. Ja, und das haben sie das Blut haben Sie auch seit 2, 3 Monaten, oder? Im Schleim gesehen. Ja, so ungefähr das erste Mal. Ja, es ist dann nicht jedes Mal natürlich, aber hin und wieder, ne? Okay. Ist es vermischt mit Auswurf oder? Ja. Okay, vermischt. Okay. Waren Sie wegen dieser Beschwerden schon beim Arzt oder kommen Sie zum Ja, ersten also bei Mal? meinem Hausarzt war ich mal, aber das ist jetzt auch schon wieder lange her, weil ich halt immer diesen Husten habe, der sagt dann halt zu mir, ja, Sie dürfen halt nicht rauchen, ne? Und ja, das nützt mir aber ja auch nichts. Ich rauche nun mal und der Husten ist halt da und das kann man nicht so ohne weiteres aufhören in meinem Alter, ne? Ja, ich meine, seit 3 Monaten waren Sie, glaube ich, nicht beim Hausarzt, oder? Doch, ja, da war ich schon mal zwischendurch beim Hausarzt. Aber ja, da haben wir nicht viel. Also der guckt dann auch immer mal nach den Prostatawerten, weil ich die so ein bisschen so eine erhöhte, Also so eine verdickte Prostata habe, das scheint aber irgendwie okay zu sein. Aber da kontrolliert er immer mal diesen PSA-Wert. Aber sonst bin ich da eigentlich selten bei meinem Okay. Hausarzt. Und wurde eine Diagnose festgestellt früher wegen diesem Husten? Nein, Zum also Beispiel. der hat immer gesagt, ja, Raucherhusten, ne? Raus. Okay. Ich verstehe. Und der Husten, kann ich den ein bisschen fragen? Ist der Husten morgens in einem besonderen Zeitraum oder? Eigentlich, also morgens, wenn ich aufwache, muss ich natürlich ordentlich abhusten. Und abends beim Einschlafen merke ich, dass ich eben ja, erstmal ordentlich husten muss, bevor ich mich richtig hinlegen kann. Aber eigentlich ist es inzwischen so, dass ich ja den ganzen Tag über immer wieder kräftig husten muss. Okay. Und immer mit Auswurf, Nicht öfters. immer, aber immer mal Öfters. wieder. Okay. Okay, ich verstehe. Ja. Oh, haben Sie noch begleitende Beschwerden? Ja, wie gesagt, dass ich mich so schlapp fühle, ne? Und so, dass ich überhaupt gar keinen Appetit habe, zum Beispiel. Also das Essen schmeckt mir gar nicht. Und es ist auch so, ich bin alleine, meine Frau ist schon lange verstorben und ich lebe alleine. Und ja, dann habe ich keine Lust mehr, was zu essen zu machen. Und Okay. das schmeckt mir eigentlich auch nicht. Selbst wenn ich was mache, was ich eigentlich gerne esse. Dann sitze ich davor und denke, brauche ich eigentlich nicht. So ganz doof. Okay. Seit 2, 3 Monaten haben Sie das Appetitlosigkeit, Müdigkeit und ja. Ja, so, das kann man so sagen, ja. Und seit wann leben Sie alleine? Auch schon lange, meine Frau ist vor 5 Jahren gestorben. Ach so, ich wollte fragen, ob es mit dem zu tun hat. Also, okay. Und wie ist Ihre Stimmung? Haben Sie eine depressive Stimmung oder so? Können wir. Naja, also im Augenblick merke ich halt, dass es mir so schlecht geht, ne? Und das macht mich schon so ein bisschen bedrückt, ja. Okay. Haben Sie irgendwo Schmerzen? Sie haben gesagt, dass Sie beim Husten Schmerzen Ja, haben. das tut sehr weh, ja. Beim Husten. Und haben Sie noch andere Schmerzen? Nö, sonst eigentlich nicht, nein. Und beim Husten haben Sie Brustschmerzen, oder? Ja. Okay. Und ist es schlimmer mit Belastung? Haben Sie das bemerkt? Wird es Ja, schlimmer? also was schlechter ist, wenn ich also mich körperlich anstrenge, zum Beispiel eben eine Treppe hochgehe. Da habe ich das Gefühl, dass ich nicht gut Luft bekomme, ne? Und dass mein Herz eben Okay. rast, ne? Ich verstehe. Und bei, ja, haben Sie einen Auslöser bemerkt für diese Beschwerden? Ja, also ja, ich kann mir schon denken, dass es mit dem Rauchen zusammenhängt, ja. Aber Okay. ich habe das schon sehr reduziert. Ich habe früher immer Zigaretten geraucht und jetzt rauche ich nur so ganz selten noch am Tag noch mal eine Pfeife, ja, um es nicht ganz zu lassen, ja. Okay. Ja. Und Schmerzen haben Sie noch woanders nicht, oder? Ja, Im also ich hab noch Rückenschmerzen, weil ich einen Bandscheibenvorfall habe und ja, ich hatte schon mal einen vor 10 Jahren und das ist dann operiert worden. Und jetzt habe ich aber keine Lust mehr auf eine Operation. Ich denke, in meinem Alter, das ist nur zu gefährlich. Und ja, da habe ich halt hin und wieder mal Rückenschmerzen. Da muss ich schon auch ein bisschen drauf aufpassen. Aber da, ja, da bin ich dann auch wirklich nicht kleinlich und nehme dann auch mal Schmerztabletten. Okay, wegen Diskusprolaps wurden Sie operiert, oder? Vor So ein 10 Jahren. Bandscheibenvorfall, ja. Okay, danke schön. Haben Sie, geht es Ihnen schlecht? Haben Sie schwindelig oder mussten sie sich erbrechen. Nein, übergeben musste ich mich nicht. Ja, schlecht. Das Essen schmeckt nicht, ne? Also ich habe überhaupt keinen Appetit. Es ist nicht so richtig Übelkeit, aber also es lockt mich eben auch gar nicht. Und eben dieses, ja, dass ich mich so schlapp fühle und das Haben ist. Sie, ja, ich verstehe. Haben Sie Fieber bemerkt? Ist mir nicht aufgefallen, ich habe mich nicht gemessen, aber ich fiebrig fühle ich mich eigentlich nicht. Haben Sie Nachtschweiß bemerkt? Na, also schwitzen tue ich eigentlich nicht in der Nacht. Also wenn es natürlich so eine ganz heiße Nacht ist und die Wohnung sich aufgeheizt hat, dann ist mir schon mal warm. Aber eigentlich, ich wache eigentlich mehr auf, weil ich so ein, zweimal in der Nacht auf die Toilette muss. Nee, was, wegen Prostata. Ja, genau. Nachts zwei, dreimal. Okay, Übelkeit haben Sie nicht. Wie ist es mit dem Stuhlgang? Haben Sie Probleme beim Stuhlgang? Nö, eigentlich funktioniert das nur einwandfrei. Okay, keine Obstruktionsprobleme. Haben Sie das Bewusstsein verloren? Denke ich nicht, aber ich muss das wieder fragen. Oder war es Ihnen schwindelig in der letzten Zeit? Nee, also schwindelig nicht. Also wie gesagt, so luftnötig, so beim Treppe hochgehen oder bei Anstrengungen oder ja, wenn ich, was weiß ich, eine schwere Einkaufstasche trage oder so, dann habe ich das Gefühl, mir fehlt die Luft, aber dass ich jetzt schwindelig bin, das würde ich jetzt nicht sagen. Nein. Okay, und Schlafprobleme haben Sie wegen dem Wasserlassen, oder? Ja, Ja. und ja, ich schlafe auch abends nicht gut ein. Ich liege dann im Bett und wunder irgendwie rum und kann nicht so richtig zur Ruhe kommen. Seit wann haben Sie die Einschlafprobleme? Ah, die habe ich eigentlich schon lange, vielleicht schon so ein halbes Jahr oder ein Jahr. Okay. Und durch Schlafprobleme. Auch wegen Wasserlassen. Okay. Gehen Sie regelmäßig zu Ihrem Urologen? Zum Urologen, ja, da gehe ich regelmäßig hin. Also einmal im Jahr gehe ich dahin. Ich habe noch eine Frage vergessen. Haben Sie wegen dieser Beschwerden ein Schmerzmittel, ein Medikament eingenommen, wegen den Husten oder so? Ja, also gegen den Husten nehme ich halt immer mal wieder so normalen Hustensaft, den man so kaufen kann, mit Fenchel oder ja, halt, was man so in der Apotheke bekommen kann. Aber das, ja, das hilft eigentlich auch nicht so richtig, ne? Okay. Wir sollten nicht selber ein Medikament kaufen ohne ärztliche Raten. Ja. Ja, und haben Sie Vorerkrankungen, außer diese Lungenerkrankung Ja, und also wie gesagt, die Prostat? Prostata-Geschichte, das habe ich seit 10 Jahren. Dann, also diese neue Bandscheibenvorfall, damit murkse ich jetzt schon so seit 3 Jahren rum. Dann, ja, habe ich natürlich auch ein bisschen hohen Blutdruck. Das ist schon vor mehr als 10 Jahren festgestellt worden. Und ja, was mich auch so ein bisschen einschränkt, auf dem linken Auge kann ich nicht so gut gucken. Da habe ich grauen Star und ja, da hat der Augenarzt auch gesagt, ja, man kann das doch gut operieren, aber oh, ich mag irgendwie gar nicht mehr mich operieren lassen. Ich habe da eigentlich Angst davor. Ich verstehe Sie. Und als Medikament nehmen Sie Hustensaft und für Bluthochdruck, was nehmen Sie ein? Dann nehme ich Konko 5. Onco 5 Milligramm. Wie viel Mal täglich? Dann nehme ich morgens eine. Morgens eine. Und für Prostata nehmen Sie auch etwas ein? Ja, dann nehme ich was jeden Morgen. Aber fragen Sie mich nicht, wie das heißt. Ich habe das zu Hause auf dem Esstisch liegen, aber ich habe das nicht mitgenommen. Ich kann Ihnen das Kein nicht sagen. Problem. Okay, das können wir nachher lernen. Und nehmen Sie auch Schmerzmittel für Bandscheibenvorfall bei Ja, also wenn das Bedarf? ganz schlimm ist, dann nehme ich Ibuprofen. Bei Bedarf. Wissen Sie die Dosierung? Boah, was steht denn da? Ich meine, das sind 600er. Also wenn schon, dann muss ich ja auch richtig was nehmen, weil die Schmerzen sind, wenn sie da sind, sind auch ziemlich kräftig, ja. Okay, ich verstehe. Wurden Sie schon mal operiert? Ja, als Kind, ne? Als Kind habe ich den Blinddarm rausbekommen und dann natürlich vor 10 Jahren diese erste Bandscheibenoperation. Vor 10 Jahren, vor 10 Jahren, den Bandscheiben wegen. Wie alt waren Sie als Kind? Können Sie sich erinnern? So 7, 8 Wie alt oder? ich war, als Ja. ich die Blinddarmoperation Ja, hatte. genau. Boah, das war kurz nachdem ich in die Schule gekommen bin, also so mit 7. Okay, mit Ihrem siebten Lebensjahr. Waren die Operationen komplikationslos? Also Sie waren ja ein Boah, ist Kind, ja schon so vielleicht. lange her, Gott, Ja, ja, also wissen kann mich Sie. nicht erinnern, dass da irgendwas Vielleicht böse. den Bandscheibenvorfall, wenn Sie Nee, damals war, das ist auch alles sehr gut gelaufen, ja. Aber trotzdem will ich Okay. jetzt keine neue Operation. Naja, ich verstehe Sie. Wurden Sie vollständig geimpft? Ja, also Sie meinen diese Corona-Impfung, da bin ich immer Ja. hingegangen und gegen Grippe lasse ich mich auch immer wieder impfen, ja. Corona-Grippe, wurden Sie geimpft? Okay. Hatten Sie in der letzten Zeit eine ansteckende Krankheit, eine Grippe gehabt? In den letzten Wochen vielleicht? Nee, Nein, keine nee, Grippe. nee. Okay. Haben Sie gegen etwas Allergien oder Unverträglichkeiten? Ja, also ich darf tatsächlich gegen Schmerzen kein Novalgin nehmen. Das vertrage ich nicht. Wie äußert Und sich das? ja, also das war so, dass ich so ganz rotes Gesicht bekommen habe und dass die Augen brannten ja, und dass ich auch am Körper so rote Pünktchen hatte und also das war gar nicht so toll. Okay, Und ich verstehe. bei Jod reagiere ich auch mit so einem Ausschlag. Oh, das ist okay. Haben Sie Unverträglichkeiten gegen Nahrungsmittel zum Beispiel? Nicht, dass ich wüsste. Also ich mag nicht alles, aber vertragen kann ich, glaube ich, alles. Okay, danke schön. Waren Sie in der letzten Zeit im Ausland? Nein, ich bin ja alleine, da fährt man nicht mehr weg. Ja, Herr Simon, jetzt möchte ich ein paar Fragen für Ihre Familie fragen. Leben Ihre Eltern noch? Das wäre ja ein Wunder. Also Ja, ich bin ja. ja schon selber 76 Jahre. Ja, ich Nein, verstehe. Ja. meine Eltern sind, also ja, ich bin jetzt schon älter, als die je geworden sind. Mein Vater, der hatte mit 74 einen Herzinfarkt. In Und meine 74. Mutter, die hatte Brustkrebs. Und die ist auch nicht alt geworden. Die ist mit 72 an Brustkrebs gestorben. Aber das ist natürlich schon alles ewig her. In 72, okay. Haben Sie Geschwister? Ich war Einzelkind. Einzelkind, okay. Ja, Sie haben erwähnt, dass Sie alleine leben. Ihre Ehefrau ist verstorben. Haben Sie Kinder? Ja, wir haben drei erwachsene Töchter und die sind aber alle außerhalb, ne? Die sind nicht in der Ja. Nähe. Die eine ist nicht so weit weg, die kommt mich hin und wieder mal besuchen. Aber Ja. die anderen, also wirklich nur sehr selten. Sind Sie gesund? Die Töchter, ja, die sind gesund. Ja, Aber die sind gut. natürlich auch schon jetzt so im Erwachsenenalter, Schon, ne? ja, ich verstehe. Sie sind in der Rente. Was haben Sie früher gemacht als Beruf? Ich war viele Jahre Busfahrer. Busfahrer waren Sie. Da hatten Sie viel Stress, denke ich. Ja, das ist oftmals sehr stressig, ja. Okay, verstehe. Die Noxenanamnese müsste ich noch fragen. Sie haben gesagt, dass Sie viel geraucht haben und nachträglich haben Sie es verhindert. Ja, Wie ich viel habe das rauchen also Sie? eigentlich, als ich in Ruhestand gegangen bin, da, also ja, vorher hab ich also wirklich viel geraucht, immer bei jeder Pause, immer die Kippe raus und mit den Kollegen zusammen geraucht, ne? Und dann Vor nach Rente. Feierabend, und ja, früher hat man ja auch noch im Bus selber geraucht, ne? Das ist ja noch nicht so lange her, dass man das nicht mehr tut. Und ja, da habe ich also schon, da habe ich schon also 30 Stück am Tag geraucht in der Zeit. Aber jetzt seit 10 Jahren habe ich das ganz doll reduziert und gönne mir also wirklich nur so am Abend, dass ich so 2 Pfeifchen rauche, ja. Ein, zwei Pfeifchen, Ein bis so zwei, ja. ein bis zwei. Je Okay, nachdem, wie lang der Abend ist, ja, das wann ist ich da bin. sehr gut, dass Sie das so reduziert haben. Aber jahrelang haben Sie viel geraucht. Ja, sehr lange, also und auch wirklich viel geraucht, ja. Und Alkohol trinken Sie Alkohol? Ja, früher konnte man ja auch beim Autofahren nicht so viel trinken, klar, aber so zum Abendbrot trinke ich eigentlich jeden Abend eine Flasche Bier. Und das also Seit eigentlich auch schon ewig lange, ja. Und natürlich bei Festen trinkt man auch mal ein bisschen mehr, aber ja, so viel Feste gibt es halt in meinem Alter auch nicht mehr. Okay. Jetzt muss ich eine nehmen Sie das nicht persönlich. Ich muss den allen Patienten fragen, nehmen Sie Drogen ein? Ich denke Drogen? nicht, Nee. aber Nein, nein, nein, nein. denke nicht, ja, aber ich muss das fragen. Okay. Ich denke, möchten Sie noch etwas hinzufügen, Herr Simon? Ich wüsste jetzt nicht, ich habe Ihnen ja jetzt so viele Fragen beantwortet und wüsste jetzt nicht, was ich Ihnen noch zusätzlich erzählen könnte. Okay, wir sind fertig mit der Anamnese. Meine Verdachtsdiagnose, also es ist noch zu früh. Ich würde Sie körperlich untersuchen und etwas Blut abnehmen. Wir müssen noch den Auswurf, einen Test machen, eine Probe machen, ob es Bakterien oder Viren gibt. Und Viren. Und nach allen Ergebnissen können wir vielleicht etwas sagen. Okay. Jetzt bleiben Sie bitte hier und warten Sie im Wartezimmer. Ja, mache ich. Gut. Dankeschön. Dankeschön. Darf ich fragen? Ja, gerne. Ich habe nicht bemerkt, aber ich habe nicht gehört. Haben Sie in letzter Zeit abgenommen? Hat sie tatsächlich nicht gefragt, ja, und ich Ach, habe deutlich ja. abgenommen, ja. Wie Ich viel habe Kilo 6 Kilo haben Sie abgenommen? abgenommen, ja, meine Hosen schlackern alle, ja. Okay, danke schön. Das habe ich vergessen. In welchem Zeitraum? In den letzten 3 Monaten In haben einem halben Sie? Jahr. Ein halben Jahr. Okay, das wollte ich fragen, aber das habe ich vergessen, ja. Ja, okay, aber es Äh, kam wie viel, prompt, ja. wie viel Kilo war das? 6 Kilo. 6 Kilo in 6 Monaten, okay. Und ich habe so einen ganz dezenten Hinweis gegeben, als sie mich nach dem Gewicht gefragt haben, habe ich gesagt, ich wiege noch 89 Kilo. Da hätte man so aufmerken können, ne? Ja, ich wollte Ne? das fragen, aber ich habe ja. Naja, ist im Eifer des Gefechts, ja, alles Ja, klar. okay. Gut, möchte noch jemand eine andere Frage stellen? Darf ich noch mal? Ja. Sie haben gesagt, während der Husten Schmerzen haben. Wo genau? Welche Seite? Rechte oder linke Seite Schmerzen Also die Sie? ganze Brust tut mir weh beim Husten. Und während der Abhusten haben Sie große Menge Blut oder weniger Das ist bemerkt? immer so gemischt mit dem Schleim. Okay, Also vielen Dank. große Mengen, nein, nein. Okay, danke. Herr Simon, Herr Simon, ist die Atemnot langsam aufgetreten oder nach und nach? Oder ist plötzlich? Ja, das merkt man ja nicht. Das merkt man ja nicht, dass man schlapper wird, ja. Das, mit einmal fällt einem das auf, dass man die Treppe nicht mehr so gut hochgehen kann. Ich würde schon sagen, dass sich das vielleicht so angebahnt hat, aber dass ich dann mich nicht so angestrengt habe vorher. Und dann ist es mit einmal, ja, für mich plötzlich gekommen. Wieso komme ich denn die Treppe nicht mehr hoch, ne? Nur bei Belastung oder beim Hypnose? Ja, nur bei Belastung Luftnot. Bei Belastung. Sehen Sie blass aus? Ein bisschen vielleicht, ja. Und auch die lila Farbe oder blauliche Farbe auf den Lippen haben Sie schon Das ist mir bemerkt? jetzt nicht aufgefallen. Okay, danke. Wie viel Kissen benutzen Sie beim Schlafen? Ja, meistens zwei dicke. Immer noch oder in letzter Zeit? Also früher habe ich ein Kissen gehabt und dann lag lange das von meiner Frau neben mir und irgendwann habe ich dann mir das geschnappt und habe das eben dazugelegt, dass ich zwei habe. Und jetzt schlafe ich eigentlich schon eine ganze Weile mit zwei Kissen. Okay, danke. Okay. Guten Tag, Frau Oberärztin. Ich habe heute einen neuen Patient aufgenommen. Ich möchte ihn vorstellen, wenn Sie Zeit haben. Ja, natürlich. Wen haben Sie gesehen? Okay. Herr Manfred Simon, er ist 76 Jahre alt, 1,78 Meter groß und wiegt 89 Kilo. Der Patient befand sich im verlinderten Allgemeinzustand und mit einem verlinderten Ernährungszustand. Er war zu Ort, Zeit und Person orientiert und Situation orientiert. Aber er fühlte sich müde. Herr Simon stellte sich heute bei uns in der Notaufnahme mit seit 2, 3 Monaten verschlechterten Pusses mit Hämoptysie und mit Müdigkeit, Asthenie, Fachbegriff? mit Asthenie, Fatigue? nein, Fatigue, ja, mit Fatigue. Der Patient hat den Husten schon seit jahrelang. Er hat chronisches Husten, ein Raucherhusten war es, laut seinem Hausarzt. Aber jetzt wie gesagt, in den letzten 3 Monaten hat der Husten sich verschlechtert und es gibt auch Blut mit dem Auswurf. Der Husten, die Frage nach, wie der Husten ist morgens verstärkt und auch beim Einschlafen hat er Husten, aber sonst hat er auch am ganzen Tag Husten, Tussis und in der vegetativen Anamnese befand sich Inappetenz. Die vegetative Anamnese ist unauffällig bis auf Inappetenz und Gewichtabnahme. In den letzten 6 Monaten hat er 5 Kilo, glaube ich, 5 Kilo abgenommen. Die Frage nach Auslöser hat er Rauchen gesagt. Da hat er das Rauchen erwähnt. Aber früher hat er sehr viel geraucht vor der Rente. Aber jetzt hat er das mit Rauchen, hat er mit Rauchen das deutlich reduziert. Die Frage nach Fieber, nachtliche Hyperhidrose, Miktionsprobleme. Nein, Miktionsprobleme hat er in der Nacht, Nocturne hat er in der Nacht, wurden verneint, Dyspne Vertigo wurde verneint, er hat Nocturne, nachtlich zwei, dreimal muss er aufwachen wegen Nocturne. Und er hat noch Schlafprobleme, Insomnie, seit 6 Monaten deutlich. Er kann nicht gut einschlafen und auch Durchschlafprobleme wegen Nocturne. Er hat Prostatahyperplasie. Als Vorerkrankung leidet er seit 10 Jahren an Benign-Prostatahyperplasie, seit 3 Jahren Diskusprolapsus im Lendenbereich, seit 10 Jahren an arterielle Hypertonie. Als Medikamente, er hat noch auf dem linken Auge Katarakt. Als Medikamente nimmt er für Benign-Prostatahyperplasie ein Medikament, aber den Namen konnte er sich nicht erinnern. Für arterielle Hypertonie nimmt er Concor 5 Milligramm einmal morgens ein. Und für die Schmerzen bei Bedarf nimmt er Ibuprofen 600 Milligramm ein. Und wegen den Husten nimmt er manchmal einen Hustensaft ein. Als Voroperationen hatte er eine Appendektomie mit seinem 7. Lebensjahr gehabt, vor 10 Jahren eine Diskusprolapsus-Operation im Lendenbereich, die war komplikationslos. Der Impfstatus war komplett, beziehungsweise Corona und gegen Grippe hatte er sich geimpft Impfen lassen impfen eher, lassen. ne? Die Frage nach Allergien: Er habe eine Novalgin-Allergie, die sich mit Konjunktivitis und Exanthem äußert. Unverträglichkeiten hat er keine. Die Reiseanamnese war unauffällig, wurde verneint. In der Familienanamnese ist seine Mutter mit 72 Jahren an Mammakarzinom und der Vater mit 74 Jahren an Myokardinfarkt verstorben. Er ist Einzelkind, hat keine Geschwister. Er hat 3 erwachsene Töchter. Seine Ehefrau ist Deine verstorben. Ehefrau, Seine Ehefrau ist verstorben. Er lebe allein. Er war von Beruf Busfahrer Sehr und gut, hatte damals viel Stress. Jetzt ist er natürlich in der Rente. Und die Noxenanamnese habe ich nachträglich gefragt. Er habe 30 Jahre lang 1,5 Packungen täglich geraucht. Seit 10 Jahren raucht er 1 oder 2 Zigaretten. Er hat es nach der Rente deutlich reduziert, den Noxenkonsum, den Nikotinkonsum. Aber 30 Jahre lang hat er sehr viel geraucht. Und Alkoholkonsum wurde mit einer Flasche Bier seit langem, hier täglich eine Flasche Bier, bejaht. Drogenkonsum wurde verneint. Ja, das war Gut, alles. was ist denn jetzt Ihre Verdachtsdiagnose? Also ja, ich habe noch vergessen, er fühlt sich sehr müde. Das habe ich übersetzt. Bronchialkarzinom könnte es sein, vielleicht. Ja, und was könnte es differenzialdiagnostisch sein? Chronische obstruktiv, eine Exacerbation für chronische obstruktiv Lungenerkrankung. Weil es Blut im Auswurf gibt, vielleicht Tuberkulose, Ja, sehr gut. muss man auch ausschließen als Differentialdiagnose, aber als am meisten denke ich an Bronchialkarzinom in diesem Ja. Alter, und er hat abgenommen, er hat Und keine Risikofaktoren. Inappetenz, ja, Inappetenz, Risikofaktoren, er hat sehr lange, so lange schon. Der Nikotinkonsum ist sehr viel. Deswegen, und in der Familie Anamnese gibt es auch Karzinom. Ja. Gut, Ja. was machen Sie denn jetzt diagnostisch mit Ihrem Patienten? Ja, diagnostisch. Ich werde ihn erstmal stationär aufnehmen, eine körperliche Untersuchung durchführen. Worauf achten Sie bei der körperlichen Untersuchung? Ich muss inspektieren und Auskultation, Inspizieren. Ja. inspizieren. Bei der Ja, Inspektion achte ich worauf darauf, gucken Sie genau? ja, ob es Schwellungen gibt, ob es Lymphknotenvergrößerungen gibt. Wenn meine Verdachtsdiagnose ein Karzinom ist, muss man die Lymphknoten im Körper tasten, ob es eine Vergrößerung gibt. Ob es Und was machen Sie mit Farbenveränderungen. Ihren Augen noch? Sie haben gesagt Schwellungen. Eine Kollegin fragte vorhin nach Blässe und Ja, Zyanose. Blässe. Ja, ob es Blässe Haut gibt, ob es Anämiezeichen gibt, achte Genau. ich bei Inspektieren. Kann man auch Inspektion sagen? Inspektion, oder? Inspektion und inspizieren, ja. Ja, okay. Ob es blasse Haut gibt. Ja, das war, darauf wollte ich raus. Gut, was machen Sie noch diagnostisch? Also Also Sie tasten eine die Röntgen, Lymphknoten noch, ne? Lymphknoten, die Lunge muss ich auskultieren. Ob es die Geräusche muss ich kontrollieren, ob die Lungengeräusche normal sind oder auch anormale Geräusche gibt oder ob es gelindert ist. Bei Karzinom könnte es auch eine Linderung geben und einen Thorax, Röntgenthorax. Oh, Röntgen CT des Thorax wäre sinnvoll bei diesem Fall. Aber erstmal Röntgen CT des Was Thorax. würde man erwarten im Röntgenbild? Da können wir den Tumor vielleicht sehen, Zum ob es Beispiel, ja, wenn eine da was Veränderung. wäre, ne? Genau, Ja, ja. Gut, was machen Sie noch für Untersuchungen? Blutabnahme Ja. müssen wir, ja. Jetzt kommen wir auf Und, Ihr Fachgebiet. ja, eine Kultur vom Auswurf, vielleicht Was lassen Sie im Blut für Werte bestimmen? ein großes Blutbild, Entzündungsparameter, CRP, BSG, großes Blutbild, Nierenwerte. Leberwerte, was machen wir noch? Entzündungsparameter habe ich gesagt. Gerinnungsfaktor, ja, Blutzuckerfehler, ja, nein, Zuckerkrankheit hat er nicht, aber wir müssen das auch kontrollieren. Blutzucker, Cholesterinwerte, vielleicht alles muss man vielleicht mal kontrollieren. Ja, speziell für die Lunge gibt es ja die Tumormarker, ne? Atemmamacker, Also kam mir jetzt auch von den Kollegen auch, ja, ist ja. Ja, gut. und für Anämiezeichen müssen wir vielleicht an Ferritin achten, ja, kontrollieren. Gut, was machen Sie? Dann haben Sie schon gesagt, Mikrobiologie, mikrobiologische Untersuchung des Kultusch. Sputums. Na? Ja, Gut. Kultusch. Was würde man unter Umständen jetzt noch für Untersuchungen weitermachen? Fällt Ihnen noch was ein? Bildgebende, meinen Sie? Bildgebende. Bildgebende. Nee, nicht unbedingt bildgebend, sondern erstmal funktional. Bronchoskopie oder so, Ja, vielleicht Bronchoskopie, genau. Oder Bronchoskopie. eben auch erstmal eine Spirometrie, um zu Ja. gucken, was der für eine Lungenleistung überhaupt hat, ne? Ja. Gut, ja. Okay. Wenn sich der Verdacht bestätigt, wo würde man noch auf Metastasensuche gehen? Leber am meisten, glaube ich. Und Lungen. Auch Gehirn. Kopf, ne? Ja, ich meine, Ja. ja. Gut, ja, sehr schön. Gut, dann bin ich gespannt, was bei Ihren Untersuchungen rauskommt. Und halten Sie mich auf dem Laufenden über die Ergebnisse. Wir gucken uns den Patienten dann nachher zusammen an. Okay. Und wir schauen dann, wie wir weiter mit ihm vorgehen. Ne? Okay, gut. Danke schön, danke schön. Ja, sehr schön. Frau Deria, auch wenn ich Sie nicht sehen konnte, konnten wir uns sehr gut verständigen. Entschuldigung, Wir ja. haben insgesamt ein bisschen länger gebraucht Für als Anämese. normal. Das ist aber nicht schlimm, denke ich. Mir ist aufgefallen, dass Sie natürlich sehr, sehr gut Deutsch sprechen. Wirklich, also auch mit minimalem Akzent ist es wirklich erstaunlich. Man würde erwarten, Sie sind jeden Tag unter deutschen Muttersprachlern und unterhalten sich mit denen. Also richtig, richtig gut. Was mir aufgefallen ist, dass Sie sehr oft haben Sie gefragt haben. Das Okay. wäre vielleicht noch mal so eine Geschichte, dass man so ein bisschen origineller nachfragt. Ja, ist Ihnen aufgefallen? Leiden Sie unter? Ja, was auch immer. Ja, und das ist jetzt unterschiedlich, wie die Prüfer das bewerten und nachfragen. Natürlich im Gespräch mit dem Patienten sollten Sie auf die Fachterminologie verzichten, aber dann im Arzt-Arzt-Gespräch sicherlich schon die Fachbegriffe verwenden. Und dann sollte man sicher, was weiß ich, Tachykardie oder eben Fatigue so benennen. Bei vielen Sachen haben Sie es gemacht, eben nicht bei allen. Manche habe ich vergessen, ja. Ja, eigentlich war, ich wüsste jetzt nicht, was sonst noch besonders auffällig war. Also Ihr Fragenkatalog war sehr schlüssig und sehr, was ich schön fand, das hat mir sehr gut gefallen, dass Sie praktisch sagen, ja, Sie haben mir ja schon erzählt, dass Sie das Rauchen reduziert haben. Ja, dass Sie also darauf eingegangen sind, was der Patient Ihnen schon im Vorfeld erzählt hat. Ja? Das ist, finde ich, immer ein sehr gutes Zeichen, weil das so merkt, weil der Patient dann merkt, dass er ernst genommen wird und dass der Arzt ihm zuhört. Und ich denke, das ist auch wichtig in der Prüfung. Ja? Ja. Dann, ja, im Arzt-Arzt-Gespräch. Ja, das ist immer ein bisschen schwieriger, weil Sie dann die ganze Struktur praktisch, ja, die ganze Formulierung neu machen müssen. Sie sind aus diesem Dialog raus und sind in einem Monolog so ziemlich gefangen und müssen Ihren Bericht natürlich anhand der vorher erfragten Angaben machen. Da sind Sie relativ schlüssig auch vorgegangen. Das Einzige, was mir da aufgefallen ist, ich finde immer ganz gut, wenn man zum Beispiel über Vorerkrankungen spricht. dass man dann auch sagt, der hat seit 10 Jahren erhöhten Blutdruck, der wird aktuell mit Concor 5 behandelt. So. Und dass man jeweils immer gleich die Medikation, ist aber auch Geschmackssache, ja. Also wenn, aber sollte es gleich hinterher kommen. Ja, okay. Dankeschön. Familienanamnese ist ja gekommen. Ja, und wie gesagt, wenn jemand 76 Jahre alt ist, ist es schon sehr, sehr unwahrscheinlich, dass die Eltern noch leben. Gut, ja, bei den Noxen haben sie eben sogar 10 Jahre weniger Zigarettenkonsum zugeschrieben. Er hat das nicht, er hat ja gar nicht gesagt 30 Jahre, er hat nur gesagt 30 Zigaretten. Und das sind Ach ihre so. anderthalb Päckchen, das stimmt natürlich. Wobei ich weiß gar nicht, ich glaube, inzwischen ist in den Ja, Packungen stimmt, ja. Die weniger drin. Ja, 30 ist ja. Stück, Aber ja, nicht 30 Jahren. der ist tatsächlich mit seinen 40 Jahren und anderthalb Päckchen, ist er bei 60 Pack-Years. Ja, das ist schon deutlich, ja. Und wobei ich immer denke, alle Angaben, die wir hier in unseren Fällen haben, sind super harmlos, als ob das wirklich keine starken Raucher gäbe. Es gibt so viele Leute, die so viel mehr rauchen und auch trinken, denke ich immer, puh, die Realität würde alle schockieren. Ja, also die Ja. Leute rauchen und trinken wirklich Unglaublich. erhebliche Mengen. Wobei das mit den Zigaretten, ja, das schwankt immer so, das gibt immer so Zyklen, dass das Rauchen ja, dann wieder sehr in Mode kommt. Jetzt im Augenblick rauchen die alle diese komischen E-Zigaretten, die so parfümiert sind und komisch riechen und glauben, dass das besser ist, aber ist ja auch ein Trugschluss. Gut. Ja, was mir nicht so gut gefallen hat, dass sie sagen, ja, die vegetative Anamnese ist unauffällig bis auf. Ja, ich finde schon, wenn jemand Appetitlosigkeit hat, Gewichtsverlust, Einschlafstörung, Nykturie, dann sind wir eigentlich schon nicht Ja, mehr in der ist es nicht unauffälligen. unauffällig? Ja, Ne? das ist schon Und auffällig, ja, er hat okay. gesagt, er geht ein bis zweimal in der Nacht. Sie haben zwei bis dreimal draus gemacht. Wie Kleinigkeit, Kleinigkeit. Ja, Ja, okay, gut. vielen Dank. Aber ansonsten kann ich nur sagen, Hut ab. Das war eine sehr schöne Anamnese. Und ein sehr gutes Arzt-Arzt-Gespräch. Sie sind sprachlich sehr souverän unterwegs. Und ich glaube, Sie müssen wirklich überhaupt keine Sorge vor Ihrer Prüfung haben. Na? Vielen Dank, Offenbach. Gut. Ja, es war wieder schön, dass viele mitgefragt haben und sich beteiligt haben. Das macht mir immer sehr viel Spaß.